Drei Salben über sein Grab, die geben die Kammerwahlen, die Jesus kriegten, werden geladen. Selbst man den Du Bruder, Herz, den wir tragen, du freust dich wohl zur Stund, das tapfer du einst geschlagen, die lauten Musketen es sagen. Als werden sie mich nicht vertragen. Kamerad, alle Volk, nicht dir, alle Volk, Kamerad, alle Volk, nicht dir, alle Volk, nicht dir. Yes. Es wird uns ja die Zeit so lang in der verdammten Kikuka in der Kaserne zu liegen. Des Abends schon um 8:30, da ist mein Leben ganz allein. Kompo, sei es entschamt. Hauptmann, was los wird im Land. Wie sollen da Ich stieg wohl aus den Fenstern, aus der verdammten Kikuka, aus der Kaserne zu kommen. Zu meinem Schatz wollt ich die Nacht, sie habe ich auf die Wacht gebracht. Komm, sei es entschamt. Hauptmann, los, Leutnant, wie sollen da Die Trommeln drummen, Kamerad, komm aus der verdammten Kikuka aus der Kaserne zu ziehen. Hurra, Soldaten, zieh ins Feld, Soldaten, grill die ganze Welt. Komm, sei es entschamt. Hauptmann, was los, Leutnant, die Soldaten, die Soldaten. Nun lebe wohl, du Teufelshaus, weil du verdammte Kikuka-Kaserne die Fahnen wehen. Wir ziehen zur Schlacht mit frohem Sinn, mein Schatz ist Marketenderin. Komm, sei es entschamt. Hauptmann, was los, Leutnant, wie soll da Wir sind auf dem Die